21. April 1945. Am Morgen stand die Reichskanzlei unter starkem Artilleriebeschuss. Im Tiefbunker hörte man nichts. Einzig wenn eine Granate nahe dem Gartenausgang niederging, erzitterten die Wände einen Augenblick lang. Ich sah Hitler an diesem Tag nur einige Male, ganz kurz. Linge hatte ihn geweckt und von dem Beschuss berichtet. Der Chef konnte noch immer nicht glauben, dass die Russen vor der Tür standen. In den letzten Monaten war er seiner Umgebung gegenüber zunehmend misstrauischer geworden und jetzt, kurz vor dem Untergang, erreichte dieses Misstrauen seinen Höhepunkt. Hinter jedem Widerspruch vermutete er Verrat, witterte überall bewusste Fehlinformation. Er wirkte meist fahrig und machte einen niedergeschlagenen Eindruck. Meine Kameraden und ich wussten, dass die Eroberung Berlins durch die Rote Armee nur noch eine Frage weniger Tage war. Die Russen waren bereits in die Vororte eingerückt. Bernau, etwa 15 Kilometer vor Berlin gelegen, war gefallen. Aufgeregte Geschäftigkeit und völlige Teilnahmslosigkeit wechselten sich ab. Wir sprachen untereinander offen über die Hoffnung, dass Hitler sich doch entschließen könnte, Berlin zu verlassen und man so dem nahenden Ende im Bunker in letzter Minute vielleicht noch entgehen konnte. Nur Goebbels verstieg sich weiterhin in fantastischen Endsiegsszenarien. Ich bekam mit, wie er ständig auf Hitler einredete, als wolle er sich ein letztes Mal an seinen Propagandakünsten berauschen, die nunmehr sogar der Führer selbst nötig zu haben schien. Bei uns verfing das alles nicht mehr. Die letzten Monate waren nicht spurlos an Hitler vorbeigegangen. Jede Niederlage, jeder Rückschlag, jeder eingebildete oder tatsächliche Verrat in seiner engsten Umgebung hatten seinen nun deutlich erkennbaren körperlichen Verfall jeweils fortschreiten lassen. Er ging jetzt schwerfällig, zog ein Bein nach. Die Augen blickten oft ohne Fixpunkt, das Gleichgewichtsgefühl schien gestört. Vor allem seine gesamten Bewegungen hatten sich extrem verlangsamt. Alles in allem machte er auf mich den Eindruck eines alten Mannes. Die linke Hand zitterte deutlich, bisher war mir das nicht aufgefallen, griff er doch nach Depeschen weiterhin zielsicher, aber eben mit rechts. Wie schon zu besseren Zeiten, als er sich gegen seine Sehschwäche wehrte, kämpfte er auch in diesem Fall gegen die sichtbaren Zeichen des Verfalls und verbarg die zitternde Hand so gut es ging. Was seine körperliche und auch seelische Verfassung anging, hatte er ohnehin schon immer gut geschauspielert. Selbst wir, die sich in seiner engsten Umgebung aufhielten, konnten die allgemeine Stimmungslage nur an den Reaktionen und Mienen der anderen Lageteilnehmer erkennen. Hitler war höchst selten etwas anzumerken. Diese Disziplin, die er dabei an den Tag legte, wollte er weiterhin aufrechterhalten, aber es gelang ihm angesichts der rasant zunehmenden körperlichen Beschwerden zusehends schlechter. Morell jedenfalls bekam das alles nicht mehr in den Griff, und an jenem Abend dieses 21. April stapfte er schwer atmend mit gepackten Koffern an mir vorbei. Hitler hatte ihn nach 9 Jahren Dienst entlassen. Dr. Ludwig Stumpfegger, einer der Begleitärzte Hitlers, kümmerte sich fortan um ihn. Die Sorge um meine Frau und meine Tochter wuchs unaufhörlich. Längst suchte die Berliner Bevölkerung dauerhaft Schutz in den völlig überfüllten Bunkern. Bisher hatte ich Gerda telefonisch immer erreichen können, wenn ich sie zu Hause bei den Schwiegereltern wähnte. Auch unser dortiges privates Frühwarnsystem funktionierte noch immer. Fernmeldetechniker Gretz hatte schon früher Leitungen in die Nachbarhäuser verlegen lassen. Meine Frau musste bei Alarm nur auf einen Knopf drücken. Augenblicklich wussten auch die Familien nebenan Bescheid und konnten sofort reagieren. Das war von großem Vorteil im Wettlauf um einen Platz im Bunker. Auf diese Weise blieb meist noch genügend Zeit, um ihn zu erreichen, bevor die tödliche Bombenlast der Flieger herabregnete. An diesem Tag blieben meine Versuche, mit Gerda zu telefonieren, erfolglos. Ich brachte erstmals keine Verbindung zustande, versuchte es immer und immer wieder. Es wurde schon Mitternacht. Um die Ecke schnarchten die Wachposten am Gartenausgang. Irgendwann fand ich heraus, dass mit der Verteilerstelle in der Telefonzentrale in Berlin Britz, von der aus auch die Gespräche nach Rude und Buckow vermittelt wurden, etwas nicht stimmte. Der Anschluss bei Gerda konnte also intakt, aber nicht von mir aus anwählbar sein. Mir kam eine Idee. Ich rief einen Kameraden, den ich gut kannte, in der Vermittlungszentrale der Post in München an. Von München konnte man ein Breitbandkabel nach Berlin nutzen, das 280 Gespräche gleichzeitig erlaubte. Könnte er für mich eine Nummer in Berlin anwählen?", fragte ich. In diesem Augenblick schaltete sich eine Telefonistin in unser Gespräch, die für die Fernverbindungen zuständig war. "Das ist kein Problem. Ich kann Ihnen die Verbindung sofort machen, wenn Sie möchten." Ich gab der Dame die Nummer durch und kaum eine Minute später hörte ich Gerdas Stimme. Sie hatte noch nicht geschlafen, weinte leise.